So, jetzt habe ich voll viel über Arbeit und Kämpfe bei der Arbeit und sowas gesprochen. Es gibt aber, also gerade auch in der operistischen Theorie, wie die zur postoperistischen kommt, haben die gesagt, die Fabrik hat sich in der Gesellschaft aufgelöst. Also die Fabrik wurde aufgelöst in der Gesellschaft und jetzt ist die ganze Gesellschaft eine Fabrik. Was meinen sie damit? Also, die haben es noch zeitlich eingeordnet, dass es vom Fordismus zum Postfordismus, also Fordismus, diese Ford-Fließband-Arbeit-Geschichte, die bis in die 70er das Hauptproduktionsweise in Europa war. Und der Postfordismus, wie er heute ist, alles ein bisschen weniger Fabrikarbeit, alle arbeiten in verschiedenen Bereichen. Die großen Fabriken gehen eher ins Ausland oder sind relativ befriedet und wir krebseln so vorne hin und müssen uns halt hier und da bewerben und irgendwo durchkommen mit so kleinen Jobs und Projekten und ausgelagerten Sachen. So. Auch, dass der Fordismus überhaupt entstanden ist, diese Sache, dass man selber sich ein Auto leisten kann, wenn man in der Autofabrik arbeitet, nach ein paar Monaten Arbeit, ist eine Reaktion auf die starken Kämpfe, die es halt davor gab. Also die Krise in den 20ern. Und da hat ja Ford irgendwie in der Zeit in den USA schon seine Fabrik aufgebaut und diese Politik mit Fordismus, Keynesianismus und Taylorismus, ist gerade nicht so wichtig, was genau ist, aber das wurde dann nach dem Zweiten Weltkrieg weltweit so in die Industriestaaten importiert. Heißt aber natürlich auch, eine scheiß Arbeit führen zu müssen. Und die Leute haben auch darauf reagiert und rebelliert, dass sie halt aus der Fabrik geflohen sind. So hat man das so gesagt. Also Leute, die versuchen irgendwie möglichst diese Arbeit nicht zu machen, indem man zum Beispiel ausschlafen versucht und versucht irgendwie da nicht hinzugehen, möglichst oft krank feiert, dass man viel Ladendiebstahl begeht oder auch plündert, proletarisch einkaufen hat man das mal genannt. Auch Leute, die gesagt haben, ja, das ist alles zu teuer. Ich zahle hier so viel, wie ich richtig finde. Also sind so mit großen Massen in den Supermarkt, haben sich genommen, was sie wollten, haben hingelegt, was sie richtig fanden und sind raus. Und weil sie so viele auf einmal waren, konnte das nicht unterdrückt werden. Also Ladendiebstahl, proletarisch einkaufen im kollektiven Modus, auch eine Möglichkeit, weniger arbeiten zu müssen. Also aus der Arbeit zu fliehen, aus der Fabrik zu fliehen. Hausbesetzung, keine Miete zahlen, weniger arbeiten, logisch. Schwarzfahren, gibt es ja auch die Kämpfe und das Lied von Turmscheine Scherben, wenn ihr das vielleicht kennt. Schwarzfahren als Möglichkeit hat, aus der Arbeit zu fliehen, weniger Geld verdienen zu müssen. Aber auch so Sachen wie Landkommunen oder auch feministische Kämpfe, also auch aus der Reproduktionsarbeit zu fliehen und sagen, nee, ich muss jetzt kein Kind haben, ich muss jetzt nicht hier diese Repro-Sache machen oder ich will jetzt nicht irgendwie bei meinem Mann zu Hause sitzen und spülen. Ich will mein eigenes Leben führen und meine eigene Sachen in den Vordergrund stellen. Und weil Gesellschaft überall produktiv ist, weil es in allen Feldern, darum geht, Profit zu maximieren und eine produktive Gesellschaft zu haben und immer auf der anderen Seite unser Interesse steht, sei es als Geflüchtete, als Frauen, als Schwule, als Lesben oder andere, geht es immer darum, unsere eigenen Interessen gegen diese Profitmaximierungsinteressen durchzusetzen. Also Produktion und Reproduktion. Habe ich gerade schon ein bisschen versucht darzustellen. Und dann auch überhaupt diese Empowerment, Arbeiterbewegung, Frauenbewegung. Aber auch die Schwulenbewegung eben, diese Möglichkeit, nicht irgendwo leben zu müssen, dass man unbedingt Kinder kriegen kann, sondern so leben, wie man selber will. Entgegen den herrschenden Vorstellungen auch. Arbeitslosenbewegung finde ich immer einen ganz wichtigen Punkt. Es gibt Arbeitslosigkeit, erzeugt einen Druck für die, die Arbeit haben. Weil die sagen, ja, wenn du die Arbeitsbedingungen nicht mitmachst, dann fliegst du. Und nur wenn wir als Arbeitslose, wenn es uns scheiße geht damit, kann das funktionieren. Wenn wir aber es schaffen, uns so viel Arbeitslosengeld zu erkämpfen und so ein gutes Leben zu erkämpfen, als Arbeitslose, dann gibt es diesen Druck nicht. Also unsere Arbeitslosenkämpfe sind enorm wichtig, auch gerade für die Leute, die Arbeit haben. Und das müssten eigentlich die Leute auch, manche Gewerkschaften versuchen auch so zu mobilisieren, irgendwie gegen Druck auf Arbeitslose. Migration, ja, ein ähnlicher Fall und auch Umwelt-Antikriegsbewegungen. Alle diese Kämpfe sind wichtig und alle Kämpfe, und die Anarchist Federation macht es so, diese alle Kämpfe als Klassenkämpfe zu sehen. Sie unterscheiden noch zwischen Identity Struggles, also Kämpfe, die mit einer Identität zusammenhängen, als Frau oder als Schwule oder als Geflüchtete. Und genau, und das andere ist als Social Wage Struggles, also Kämpfe um Gehalt oder soziales Gehalt. Also sie sagen, Transferlöhne sind genauso eine Form von Gehalt. Also wenn ich Arbeitslosengeld, ist eine Art von Gehalt. Das kriege ich nicht, weil ich für was gemacht habe, sondern weil die mich beruhigen wollen. Genauso wie bei den Arbeitern. Die kriegen das meist vom Lohn auch nicht, weil sie arbeiten, sondern weil sie beruhigt werden sollen und ihre Kämpfe unten gehalten werden sollen. Genauso halt alle Sozialleistungen, Krankenkasse, irgendwie alles sind es Social Wages, also soziale Gehälter, um die wir kämpfen. Also alles Klassenkämpfe. Die These, was die Bürgerlichen, die Herrschaft in Krisenfällen macht, wenn es wirklich zu krass wird, zum Beispiel in Deutschland in den 10er und 20er Jahren, als es eine sehr starke Arbeiterinnen- und Arbeiterbewegung gab, mit Rosa Luxemburg als eine wichtige Führungsperson. Daraufhin hat sich gerade nach der Russischen Revolution die antibolschewistischen Fonds gegründet, die später Antibolschewistische Liga hießen, waren Verband von Konservativen und Arbeitgebern, also Spitzenvertreter der deutschen Industrie-, Handels- und Bankenwelt, also der Reichen, die auf jeden Fall verhindert wollten, dass es eine Revolution in Deutschland gibt. Und die haben Treffen gemacht, die haben Geld gesammelt, die haben hier bis zu, kommt das noch, einen Riesenhaufen Geld gesammelt und haben das investiert, um die Revolution zu verhindern. Zum Beispiel haben sie auch, das kam erst vor 10, 15 Jahren raus, haben sie die Ermordung von Luxemburg und Liebknecht in Auftrag gegeben. Mit der Aussage, wenn wir schon keine charismatischen Anführer haben, dann sollen sie auch keine haben. Also haben bis zu 500 Millionen Mark eingesammelt von den Industriechefs und Spitzen, um eben solche Ermordungen durchzuführen, am Freikorps aufgebaut, die Arbeiteraufstände niedergeschossen haben, hauptsächlich aus Studentenverbindungen. In Stuttgart auch, in Reutlingen, ganz krass mit Maschinengewehr, also irgendwelche großen Arbeiterdemonstrationen niedergeschossen. Haben aber auch in die SPD investiert, um die Politik der SPD zu beeinflussen. Und wir wissen ja, dass die SPD-Führung mit Friedrich Ebert und so ganz krasse Antikommunisten und Antirevolutionäre waren. Und Friedrich Ebert zum Beispiel der Ermordung von Luxemburg zugestimmt hat. Und später, haben auch verschiedene faschistische und antisemitische Organisationen mitfinanziert und mitaufgebaut. Oder mitaufgebaut, weiß ich nicht. Mitfinanziert auf jeden Fall. Und auch in die NSDAP, als sie dann sich als Partei mit einem charismatischen Führer etabliert hat, ist da viel Geld reingeflossen. Also ich will nicht sagen, dass es der einzige Faktor ist für die Nazis. Da gab es ganz viel, was da noch mit reingeflossen ist. Aber es ist auf jeden Fall ein Element davon. Und es ist das Element, was halt Faschismus genannt wurde. Also eine Bewegung, die ein Staatsterrorregime an die Macht bringt und die von den Herrschenden und den Reichen mitfinanziert wird, weil es und meistens halt auch dadurch funktioniert, dass sie halt Symbole und Logiken von emanzipatorischen Bewegungen klaut. Also wissen wir alle, die ist Sozialistische Arbeiterpartei, die NSDAP, Nationalsozialistische Arbeiterpartei, hat die rote Fahne genommen mit einem anderen Logo in der Mitte und hat ganz viel Symboliken und Momente, Demonstrationen und so weiter von Linken geklaut. Und wer Nazis heute kennt, die machen es ja noch genauso. Die klauen auch alles von Linken, kleiden sich auch schwarz, versuchen alles so zu machen. Aber der Unterschied eben, immer eine Minderheit als Sündenbock und immer einen Antikapitalismus, der kein Antikapitalismus ist, also der wirklich das Kapitalverhältnis nicht antastet. Und deswegen potenziell, also jetzt zurzeit nicht so, aber mit der AfD wird es ja auch wieder so, potenziell interessant für die Herrschenden, um deren Interesse umzusetzen.